Viele Versuche deuten in dieselbe Richtung. Testpersonen sollten einen Knopf drücken, sobald sie negative Wörter wie Giftgas oder Schlange lasen. Konservative reagierten dabei deutlich schneller als Progressive. Schauen Probanden auf Collagen, auf denen viele Dinge abgebildet sind, verweilen Progressive länger auf positiv besetzten Objekten, wie etwa weißen Kaninchen. Konservative eher auf solchen, die Gefahr signalisieren, wie Spinnen. Konservative reagieren zudem physiologisch messbar stärker, wenn man sie mit lauten Geräuschen erschreckt oder ihnen grausame Bilder zeigt. In den USA haben Republikaner nach eigenen Angaben 3-mal so viele Albträume wie Demokraten. Man kann Menschen sogar durch Angst konservativer machen. Sobald man Progressive in den USA mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert, fällen sie konservativere Urteile als üblicherweise. Sie sind dann zum Beispiel bereit, mehr für das Militär auszugeben und lehnen häufiger eine gesetzliche Krankenversicherung ab. Konservative halten die Welt für bedrohlicher als Progressive. Das ist inzwischen auch neurologisch nachgewiesen. Im Vergleich zu Progressiven haben Konservative im Schnitt eine größere Amygdala, die Schaltstelle der Angst im Hirn. Die unterschiedlichen Angstneigungen passen auch gut zu dem Bild, das beide Gruppen vom Staat haben. Konservative sagen, die Regierung soll die Bevölkerung vor Gefahren schützen. Progressive hingegen, die Regierung soll für die Bürger sorgen. Wenn ein Krankenwagen also mit heulenden Sirenen vorbeifährt, denken Konservative, es ist etwas Schlimmes passiert. Progressive hingegen, Hilfe ist unterwegs.